Ihr nehmt und gebt mir Nathan mit vollen Händen beides. Nein, ihr gebt mir mehr, als ihr mir nehmt. Unendlich mehr. Rächer um den Hals fallend. Ha, meine Schwester! Meine Schwester! Blanda von Vielneck. Blanda. Blanda. Rächer nicht? Nicht eure Rächer mehr. Gott, ihr verstoßt sie, gebt ihr ihren Christennamen wieder. Verstoßt sie meinetwegen, Nathan. Nathan, warum es sie entgelten lassen? Sie! Und was? Oh, meine Kinder, denn meiner Tochter Bruder wäre mein Kind nicht auch, sobald er will. Indem er sich ihren Umarmungen überlässt, tritt Saladin mit unruhigem Erstaunen zu seiner Schwester. Was sagst du, Schwester? Ich bin gerührt. Und ich schaudere vor einer größeren Rührung fast zurück. Bereite dich nur drauf, so gut du kannst. Wie? Nathan, auf ein Wort. Ein Wort. Indem Nathan zu ihm tritt, tritt Sita zu dem Geschwister, ihm ihre Teilnehmung zu bezeigen. Und Nathan und Saladin sprechen leiser. Hör doch, Nathan. Sagtest du vorhin nicht... Was? Aus Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen? Ein geborener Deutscher nicht? Was war er denn? Wo war er sonst denn her? Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Aus seinem Munde weiß ich nichts davon. Und war auch sonst kein Frank, kein Abendländer? Oh, dass er der nicht sei, gestand er wohl. Er sprach am liebsten Persisch.